Das Gespräch zwischen Herrn Fischer und Herrn Schmidt findet seine Fortsetzung. Falkenberg ist hier zu Gast. Hallo. Moin. Eigentlich sollte 2011 ja Pause bei dir sein. Jetzt gab es doch viele Konzerte. Wie ruhelos bist du gerade? Naja, Pause in dem Sinne war schon. Also wir haben die Hälfte der Konzerte gespielt, die ich so in den letzten Jahren gespielt habe. Und das war schon sehr erholsam. Aber natürlich habe ich die Zeit genutzt für andere Sachen. Das heißt, ich habe mal ganz entspannt ein neues Album geschrieben und bin jetzt auch im Moment so auf den letzten Metern. Dann habe ich einen Umzug bewältigt von einer Stadt in die andere. Das war jetzt auch nicht so, das macht man auch nicht so mit links. Und ein bisschen leben muss man ja auch noch. Also insofern war das wichtig, also auch mal weniger zu spielen und auch so ein bisschen Nabelschau zu betreiben und mal zu gucken, was ist so, was war so und was könnte sein. Umzug nach Mitteldeutschland, wohin? Na, in meiner alten Heimatstadt, nach Halle. Nach Halle. Gut eingelebt, Schallplatten hochgetragen? Ja, alles das natürlich nach ganz oben, wie immer. Und es ist eine schöne Stadt, nach wie vor. Und es ist eine noch schönere Stadt, als ich sie verlassen habe vor 30 Jahren. Und eine gute Szene, eine sehr gute künstlerische Szene. Es gibt natürlich durch die Burg, also Grafik und Design, Hochschule. Und wir haben 5 Theater in Halle. Also ich meine, mehr brauche ich nicht zu sagen. Einen größeren Rahmen in diesem Interview nimmt das Kinderhospiz Mitteldeutschland ein. Es ist mittlerweile eröffnet. Hier der Song dazu bis zum Abschied. Du bist gerade erst gekommen und musst schon wieder gehen. Wir werden dich begleiten, wir wollen dich lachen sehen. Denn dein Lachen wird uns bleiben, unser ganzes Leben lang. Aus hilflosen Armen werden Flügel und aus Tränen wird Gesang. Bis zum Abschied vom Leid. Leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Bis zum Abschied vom Leid. Leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Jeden Tag, den wir gemeinsam langsam kleine Schritte gehen. Jeden Tag, den wir gemeinsam die Tage fliehen sehen. Uns bewahren unser ganzes Leben lang. Aus hilflosen Armen werden Flügel und aus Tränen wird Gesang. Bis zum Abschied vom Leid. Leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Bis zum Abschied vom Leid. Leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Dein Lachen wird uns bleiben, unser ganzes Leben lang. Aus hilflosen Armen werden Flügel und aus Tränen wird Gesang. Bis zum Abschied vom Leid. Leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Bis zum Abschied vom Leid. Leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Falkenberg zu Gast auf Radio Marabu. Bis zum Abschied ist der Song für das Kinderhospiz von dir geschrieben und bei der Eröffnung gesungen. Wie hast du dich an das Thema künstlerisch angemacht? Naja, zuallererst war es ja ein Auftragswerk, also was ja ganz selten bei mir passiert, eigentlich nie, dass also Leute vom Kinderhospiz an mich herangetreten sind und gesagt haben, du bist einer der wenigen Musiker unter den Botschaftern und es wäre eigentlich deine Aufgabe, das nun zu tun, also ein Lied zu schreiben. Also könntest du dir das vorstellen? Ich habe am Anfang leichtfertig gesagt, ja, ich versuch's. Und dann habe ich mich reingearbeitet in das Thema und habe dann festgestellt, dass es doch sehr schwierig ist, weil ein Lied ist nur ein Lied und keine Oper. und 3,5 Minuten in 3,5 Minuten so ein Thema zu bewältigen und das aber auch so zu bewältigen, dass es beim Adressaten ankommt und mit dem Adressaten das macht, was es tun soll, das war dann doch sehr schwierig. Und das hat alles in allem, hat das Songschreiben an diesem Song wirklich ein halbes Jahr gedauert und damit hat es den absoluten Rekord gebrochen. Also das ist der Song, an dem ich, glaube ich, in meinem Leben am längsten geschrieben habe. Passiert ist dann Folgendes: Als der Song meiner Meinung nach fertig war, haben wir den weitergeleitet an betroffene Familien, an Mitarbeiter des Kinderhospizes, um abzufragen, wie das auf sie wirkt, ob sie sich dort wiederfinden, ob sie das, was sie erlebt haben, wiederfinden. Dann haben wir es Leuten geschickt, die mit dem Thema überhaupt nicht berührt wurden bis dahin und haben den Effekt erzielt, den wir erzielen wollten, also nicht betroffen zu machen, sondern zu sensibilisieren und Menschen für das Thema aufzuschließen, und so hat sich es eigentlich bisher auch durchgezogen. Du bist Botschafter, welche Aufgaben hast du? Meine Aufgaben sind die, meine Popularität und ich sag mal, meine Möglichkeit, viele Leute zu erreichen, dazu zu nutzen, um dieses Thema zu kommunizieren. Wie viel Zeit kostet dich diese Arbeit? Im Prinzip arbeiten wir ständig dran. Also ob das ein Treffen ist mit Maschi, also dem wirklich genialen PR-Mann des Kinderhospizes, der also dort wirklich unglaubliche Sachen und Leute miteinander verlinkt und natürlich dadurch auch eine große Öffentlichkeit für das Thema erzielt, bis zum Nachdenken übers nächste Benefiz-Open-Air in Gotha. Viele weitere Künstler, Schauspieler, Sänger engagieren sich. Kannst du ein paar nennen? Inwieweit seid ihr vernetzt? Arbeitet ihr zusammen? Die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also ob das jetzt der Rach ist oder ob das Toto und Harry sind, ob das Jan Hofer ist, Wolfgang Winkler, Peter Sodann. Also die kommen, auch Sportler sind dabei. Judith, also die Liste wäre lang. Es sind also alle möglichen Leute aus allen möglichen Bereichen und alle tun ein bisschen was oder sehr viel oder manchmal. Es sind zum Beispiel auch Firmen dabei, also die enorme Spenden sammeln, also wie Rewe zum Beispiel. Aber es sind eben auch zum Beispiel Einzelpersonen. Es wurde ja bei der Eröffnung eine ältere Dame ausgezeichnet aus Tambach-Dietharz, die aus eigenem Antrieb Geld gesammelt hat und damit ein Behandlungsbett ist wirklich sehr teuer, aus eigener Kraft gesammelt hat das Geld dafür. Und also es ist unglaublich, also welche Energien Leute entwickeln können, wenn sie an den Sinn von etwas glauben. Und dieser ganze Charity-Bereich, wenn ich das jetzt mal so umfassen will, ist ja in den letzten Jahren auch problematisch geworden, weil man mittlerweile weiß, dass es Organisationen gibt, die sich einerseits bereichert haben, die Spenden nicht dorthin geleitet haben, wo sie hingehören und so weiter und so fort. Deshalb habe ich auch lange überlegt, ob ich mich jetzt für das Hospiz engagiere oder nicht. Hier weiß ich, wo das Geld hingeht. Es gibt also ein Gebäude, es gibt Menschen, es gibt Personal, das davon bezahlt wird. Und insofern ist das eine gute Sache. Und ich denke auch, dass das auch so bei den Leuten ankommt und dass es deshalb so eine große Bereitschaft gibt, sich für das Thema zu engagieren. Ich habe mich in Vorbereitung auf das Gespräch durch deine Facebook-Seite gewühlt. Du ehrtest zwei unlängst verstorbene Künstler, Christa Wolf und Georg Kreisler. Mal ganz allgemein, jetzt unabhängig vom Kinderhospiz, wie siehst du den Umgang mit den Toten in unserer Gesellschaft? Sehr zwiespältig. Wir sind natürlich nach wie vor geprägt durch das christliche Weltbild. Also das ist tief verankert in unserer Gesellschaft. Das nehmen wir gar nicht wahr eigentlich. Also zum Beispiel ist es ja so, dass ich habe zum Beispiel eine große Abneigung gegen Friedhöfe. Also ein Friedhof ist eine Einrichtung, die sich für mich sehr zweifelhaft darstellt. Also wenn ein Mensch, den ich geliebt habe und der mir nahestand, gegangen ist, dann ist er in meinem Herzen und ich brauche nicht zu irgendeinem Stein gehen und mich da vorzustellen. Oder ob es die Problematik um Freitod und Ähnliches ist. Also ich denke schon, dass das Leben uns selber gehört, dass wir die Freiheit haben sollten zu entscheiden, was wir damit tun, also auch in jeder Beziehung. Und das Leben ist halt, dass wir sind zu Gast in diesem Leben und wir, wenn dieses Leben beendet ist, ist unser Konzert vorbei. Wir ehren jetzt ohne Grabstein Georg Kreisler, kürzlich verstorben. Was hören wir? Tauben vergiften. Also eigentlich, der, sein größter Hit, der hat natürlich viele, viele geniale Songs geschrieben. Es ist auch eigentlich ein bisschen ketzerisch, im Zusammenhang mit Georg Kreisler das Wort Hit zu benutzen, aber es ist einer der populärsten Songs. Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet eine Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark, beim Tauben vergiften im Park. Schatz, gebringt das Arsen geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streu's auf ein Grahambrot, kreuz überquer, nimm's Scherzel, das fressen so gern. Erst verjagen wir die Spatzen, denn die tun an alles verbotzen. So ein Spatz ist zu geschwind, der frisst Gift auf im Nu und das arme Taubel schaut zu. Der Frühling, der Frühling ist hier, gehen wir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt's sie an Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Tauben vergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen, in der anderen Taschen gehen wir Tauben vergiften im Park. Tauben vergiften im Park, Georg Kreisler, Falkenberg bei mir zu Gast. Wir sprachen gerade mit ihm über das Kinderhospiz Mitteldeutschland und über den Tod. So wie wir im Radio ehrtest du ja via Facebook Christa Wolf und Georg Kreisler. Was bedeuten dir diese beiden Künstler? Ja, das sind Menschen, die polarisiert haben. Also Christa Wolf war eine hervorragende Autorin. Also ich glaube, das erste Buch, was ich von ihr las, war Nachdenken über Christa T., Cassandra und oder Stadt der Engel sind natürlich auch hervorragende Bücher und die haben mich mein Leben lang begleitet. Aber sie war einerseits eine Autorin, andererseits natürlich auch eine sehr mutige Frau. Also sich 1989 hinzustellen und zu sagen, im Sommer bleibt mal hier, das wird schon und das wäre schade, wenn ihr jetzt geht, weil wir brauchen euch. Und sich dann nach der Wende hinzustellen und zu sagen, okay, ich bin für eine andere DDR und in einer Zeit, wo die Leute auf dem Alexanderplatz in Berlin gestanden haben und sich von den LKWs haben Schokolade umsonst zuschmeißen lassen, das ist schon eine sehr mutige Tat. Und okay, man könnte jetzt sagen, es hat nichts gebracht. Aber die Tat an sich ist wichtig. Also dieses den Leuten, ich sag mal, in Erinnerung zu rufen, was sie eigentlich wollten. Denn als die ersten Leute auf die Straße gegangen sind, gab es ja davor schon zig Bürgerrechtler, die in Kirchen und in ähnlichen Einrichtungen das vorbereitet haben, was da 1989 passiert war. Und Grundgedanke war ja nie wirklich eine Wiedervereinigung in dem Sinne, sondern eigentlich ein anderes Ostdeutschland. Und daran zu erinnern, in einer Zeit, wo diese Meinung nicht sehr populär war, das ist mutig und ich mag mutige Menschen. Ich habe mir auch als Stichwort aufgeschrieben, freidenkend, Position beziehen, das trifft auf beide zu. Damit natürlich sich auch Feinde machen, stirbt sowas allgemein in der Kunst aus? Ich habe schon das Gefühl, dass das ausstirbt, weil es ist natürlich, der Zwang, kommerziell zu sein, bedeutet natürlich auch, sich bestimmten Richtlinien zu unterwerfen. Also in einer Diktatur hat man eine Zensur, eine politische, eine ideologische Zensur und im Kapitalismus hat man halt eine kommerzielle Zensur. Also wenn ein Künstler sich entscheidet, bestimmte Inhalte zu bewegen in seinem Werk, ob jetzt als Autor oder als Sänger oder als bildender Künstler, was auch immer, dann muss er damit rechnen, dass das keine Öffentlichkeit bekommt, weil es halt nicht der großen Idee konform genug ist. Und die große Idee, die hinter all dem steckt, was wir im Moment leben, ist ja Geld. Es geht um Geld. Es geht quasi nur noch um Geld. Es geht, also das Geld ist die Ursache für unsere Krisen, die wir leider mitbezahlen müssen. Das Geld ist die Ursache für Armut. Und ja, und darum geht's. Also ein musikalischer Künstler möchte heute in die Charts. Und deshalb wird er einen Teufel tun, auf seinem Album Inhalte zu bewegen, die zum Beispiel nicht radiotauglich sind. Oder die Plattenfirma ankacken. Ach, die Plattenfirma interessiert das eigentlich weniger. Also ich meine, klar, dem Künstler wird auf die Schulter getätschelt und wird gesagt, ich würde das an deiner Stelle nicht mit aufs Album nehmen, den Song, weil dann kriegen wir keinen Airplay. Aber also die Rechnung hat der Künstler zu bezahlen und das weiß er auch, das ist auch in seinem Bewusstsein und deshalb lässt er es gleich von vornherein weg. Und ich glaube, dass die Diskussion in den Major Companies gar nicht mehr stattfindet. Ich glaube, dass kein Künstler mehr davon zu überzeugen ist, einen bestimmten Song nicht auf sein Album zu nehmen. Kann man so sagen. Du hast ja gerade deine Lieblingsbücher von Christa Wolf aufgezählt. Mich hat im Frühjahr Störfall nochmal begeistern können, gerade passend zu Fukushima, war ja ihrer Zeit weit voraus und das immerhin ja auch im Osten veröffentlicht. Naja, das ist, es ist sowieso, in der Literatur war im Osten vieles gängiger, weil einfach die Leute natürlich so extrem populär waren, dass speziell nach der Biermann-Ausbürgerung man sich nicht noch mit den wenig gebliebenen Köpfen anlegen wollte. Und insofern war es ein Glücksfall, dass das so ein Buch natürlich auch in Ostdeutschland damals erscheinen konnte. Wir spielen jetzt noch ein Stück von deinem aktuellen Album, noch aktuellen, Hautlos. Nichts. Die Tage sind lichtlos, die Zeiten sind hart. Warum ist das Ziel immer wieder der Start? Mein Kopf geht seit Tagen nicht aus, wenn er kann. Die Chancen sind gering, das Leben hält nicht an. Ich könnte mich besaufen oder mir eine Knarre kaufen, aber ändern würde es nichts. Ich könnte mich ertränken oder in den Abgrund lenken, aber ändern würde es nichts. Gestellten Weichen sind für diesen Zug zu weich. Der süße Gestank des Erfolgs macht nur die Gleichen gleich. Ich sehe in der Ferne mein sinkendes Schiff. Es konnte nicht warten und lief auf ein Riff. Ich könnte mich besaufen oder mir eine Knarre kaufen, aber ändern würde es nicht. Ich könnte mich ertränken oder in den Abgrund lenken, aber ändern würde es nicht. Jede Stunde zählt doppelt, jede Handlung ist wichtig, jeder Zweifel erhebt sich, die Absicht ist nichtig. Ich könnte mich besaufen oder mir eine Knarre kaufen, aber ändern, ändern würde es nicht. Ich könnte mich ertränken oder in den Abgrund lenken, aber ändern, ändern würde es nicht. Nichts aus dem Album Hautlos, das ist immer noch das aktuelle Album, aber du arbeitest an neuen Songs, hast du vorhin schon angekündigt. Genau, also ich bin im Moment im Studio und bin auf den letzten Metern. Das Album wird erscheinen im März, wird heißen Freiheit und wird sich im Großen und Ganzen mit dem Nachdenken über Freiheit beschäftigen. Also wo findet Freiheit statt? Was hindert uns daran, Freiheit zu leben? Wer hindert uns daran? Und was ist Freiheit überhaupt? Natürlich ist es mein persönliches Nachdenken und keine Bibel über Freiheit oder kein Lexikon, sondern es sind meine ganz eigenen Begegnungen mit Freiheit und die ich dort beschreibe. Und das ist ganz spannend und auch teilweise ganz witzig, auf was man da so kommt. Testest du neue Songs schon am Publikum? Ja, seit ein paar Konzerten werden ein paar Songs gespielt und also die Resonanzen sind toll. Also bin ich auch überrascht, weil das sind ja Songs, also man muss sich ja vorstellen, man spielt ja den Leuten Songs vor, die sie definitiv noch nie in ihrem Leben gehört haben können. In Magdeburg ist es dazu gekommen, dass bei einem Song dann der wirklich sehr volle Saal in Magdeburg dann das Lied dann mitgesungen hat. Das hat mich ein bisschen irritiert, fand ich aber dann letztendlich dann doch toll. Ja, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich habe dich vor einem Jahr live gesehen und mir hat sehr gut gefallen, dass du stark auf neue Songs setzt und nicht in Erinnerungen schwelgst. Natürlich gibt es sicherlich einige im Publikum, die mehr Klassiker hören wollen. Beeinflusst sich das? Naja, also ich sag mal so, natürlich ist es so, dass ich ja, das ist mein 11. Soloalbum, an dem ich jetzt arbeite und natürlich sind eine Menge Songs entstanden und die alten Songs, also ich sag mal alte Songs, damit sind ja die gemeint, die ich sag mal jetzt so älter als 20 Jahre sind oder sowas. Natürlich gibt es Leute, die hören wollen und natürlich müssen die auch gespielt werden, aber sie müssen natürlich auch für mich in den Kontext passen. Ich habe mir angewöhnt, für bestimmte Songs, die ich auch nach wie vor gerne spiele, eine neue Lesart zu finden, die mich dann auch nicht langweilt und dann geht es auch. Eine Nacht und mein Herz hattest du bei dem Konzert, bei dem ich war, gespielt. Spielst du noch andere? Das kommt drauf an, auf die Situation. Also ich bin ja bei den Solokonzerten, kann ich ja die absolute künstlerische Anarchie ausleben. Das heißt, wenn mir danach ist, dann hole ich halt irgendwas aus der Kramkiste vor und dann spiele ich das. Also das ist nie ganz klar, aber auch was. Keine festgelegte Setlist praktisch. Ja, es gibt schon so einen kleinen Leitfaden, aber den verlasse ich gerne auch. Dann spielen wir jetzt noch was Altes. Ein Stück, das war, man würde heute sagen, auch mal eine Single vom zweiten Soloalbum. Das Stück heißt Keine Lust. Auf der Stelle, und diese Stadt ist ein Labyrinth. In den kalten Häuserschluchten wird mir wieder einmal klar, dass die Straßen hier zu schnell zu Ende sind. Keine Lust auf diese Stadt, ich hab diese Stadt schon lange. In den nächsten Laden, ein paar Typen drehen mächtig an der Uhr. Sie erzählen ihren Freunden, was sie wären, wenn sie könnten, und vergessen sich bei Whisky pur. Keine Lust auf diese Stadt. dem Wohin. Und fühle so wie nie, dass ich noch auf der Suche bin. Happy, der Opener des zweiten IC-Albums Zigeuner auf Zeit, keine Lust, 1988. Und im März 2012 kommt Falkenberg zurück mit einer neuen Platte Freiheit.